Erster Bildad Osua antwortete und sagte, Zweiter, wie lange wollt ihr so reden? Seid klug, dann können wir sprechen. Dritter, warum seht ihr uns wie Tiere an? Warum denkt ihr, wir sind dumm? Vierter, du bist wütend und verletzt dich selbst. Soll die Erde wegen dir leer werden? Soll ein Feld seinen Platz verlassen? Fünfter, das Licht der schlechten Menschen wird dunkel. Ihr Feuer wird nicht leuchten. Sechster, das Licht in seinem Zelt wird dunkel. Seine Lampe über ihm geht aus. Siebter, seine starken Schritte werden schwach. Seine eigenen Pläne bringen ihn ins Unglück. Achter, er wird mit seinen Füßen in ein Netz getrieben. Er geht über eine Falle. Neunter, ein Strick fängt seinen Fuß. Eine Schlinge hält ihn fest. Zehnter, ein Strick ist auf der Erde versteckt. Eine Falle ist auf seinem Weg. Elfter, Angst macht ihm überall Sorgen. Sie jagt ihn bei jedem Schritt. Zwölftes, Unglück wartet auf ihn. Das Böse bleibt an seiner Seite. Dreizehnter, es frisst Teile seines Körpers. Der Tod frisst seine Glieder. Vierzehnter, Mann reißt ihn aus seinem Zelt. Er vertraute darauf. Man treibt ihn zum König des Schreckens. Fünfzehnter, fremde Leute wohnen in seinem Zelt. Schwefel wird auf sein Haus gestreut. Sechzehnter, seine Wurzeln unten werden trocken. Seine Äste oben werden welk. Siebzehnter, niemand wird sich an ihn erinnern. Sein Name bleibt nicht auf der Erde. Achtzehnter, man stößt ihn aus dem Licht in die Dunkelheit. Man treibt ihn von der Erde weg. Neunzehnter, er hat keine Kinder in seinem Volk. Niemand bleibt in seinem Haus. Zwanzigster, die Menschen im Westen sind schockiert über sein Ende. Die Menschen im Osten bekommen Angst. 21. So geht es dem Haus des schlechten Menschen. So geht es dem Ort, wo jemand wohnt, der Gott vergisst.